Hallo, herzlich willkommen zum Uncast, diesmal die Episode 482, darauf ein Kirin. Ja, heute wird das Thema sein, ein neuer Kirin-Prozessor ist durchgesickert in den News, unglaublich, ja. Das wird ein Thema sein, auch natürlich das Huawei Mate 30 wieder und auch eine App, die vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde, ja, jede Menge News, so viel News, Leute, dass ich heute die Community leider ziemlich stark zusammenstreichen muss und quasi, wenn ich überhaupt noch dazu komme, nur noch überfliegen kann, ja, unglaublich, was für News momentan reinkommen, diese ganze Geschichte mit Honor und Huawei, die haben wohl hier so eine ganze Welle losgetreten an News und ich komme gleich noch dazu. Und natürlich auch hier die App der Woche. Diesmal gibt es sogar zwei Apps der Woche, ja, weil ich euch, eigentlich sollte die einen schon längst App der Woche sein. Ich musste es zweimal verschieben, jetzt mache ich halt zwei Apps der Woche, was soll's, ja. Kann ja auch mal passieren, hat man schon öfters. So, bevor ich vielleicht zu dem Thema komme, erstmal der Titel, darauf ein Kirin. Wenn ihr euch fragt, was soll denn das, ja? Nein, es gibt tatsächlich ein Bier, ein japanisches Bier, das Kirin heißt. Von daher passt der Spruch vielleicht ganz gut. Aber das ist eben auch der Name von dem Prozessor, der von Huawei genutzt wird in seinen Geräten und von Honor. Der Kirin 1000 soll bald auf den Markt kommen. Ein Chipset aus 1000 und einer Nacht, ja, möchte ich gerne mal sagen, weil das Ding ist wirklich traumhaft. Nur damit ihr es von vornherein wisst, also erwartet nicht, dass dieses Jahr noch irgendetwas mit diesem Chip rauskommen wird. Nächstes Jahr auch anfangs erstmal nicht, höchstens so Mitte, Ende des Jahres. Ich bin mir nicht sicher, also ob das P40 mit diesem Chip schon rauskommt, das wäre dann etwa Mitte des Jahres, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber sicher bin ich mir, dass auf jeden Fall spätestens beim Mate 40 dieser Chip zum Einsatz kommt. Das heißt wiederum dann so im September nächsten Jahres allerspätestens, wie gesagt, vielleicht sogar im Juni schon. Mal gucken. Der wird mit 5-Nanometer-Technik gefertigt werden. Das weiß man schon. Es ist einiges durchgesickert über den Prozessor. Und er wird auch keine A76-Kerne mehr benutzen, sondern A77-Kerne. Und damit wird er einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs natürlich bekommen zum Kirin 990, dem aktuellen Top-Prozessor bei Huawei. Man erwartet eben auch dadurch, nicht zuletzt wegen der Fertigungsgröße, dass eben auch hier wieder eine deutlich höhere Performance und Effizienz erreicht wird. Hinsichtlich dem Akkuverbrauch wird es ebenfalls ziemlich gut sein. Konkurrieren wird übrigens der Kirin 1000 wieder mit dem Snapdragon 865. Und da müssen wir mal gucken, also vom 865 weiß man jetzt erstmal schon, also schon fast gar nichts, ja, und, oder zumindest nichts, was wirklich interessant wäre. Und deswegen müssen wir mal schauen. Ich halte das natürlich im Auge. GSM Arena hat eben da jetzt so die ersten Gerüchte über den Kirin 1000 aufgegriffen, aber wie gesagt, was so was wirklich tatsächlich dann rauskommt, das wird sich zeigen. Übrigens, es kam noch ein anderes Gerücht hier auf, dass die nächste NPU, also die eben so diese AI-Berechnungen übernehmen soll innerhalb dieses Kirin 1000, dass die wohl DaVinci heißen wird. Nicht schlecht. Gut. Also, das ist mal eine Geschichte. Ich weiß, ist im Prinzip nicht ganz groß, weil ganz einfach die Informationen noch fehlen. Allerdings, man darf erwarten, dass diese Chipsets hier tatsächlich seinen Vorsprung weiter ausbauen. Man hat ja hier so ein Rennen die ganze Zeit war, also was heißt die ganze Zeit, vor 3 Jahren noch war der Kirin-Prozessor deutlich hinter den Snapdragon und Snapdragon war quasi der Platzhirsch und Kirin hat da gestrebt, da ranzukommen. Dann kam auf einmal der Wechsel, in dem die Kirin-Prozessoren schon leicht schneller waren als die Snapdragon-Prozessoren. Und Snapdragon macht jetzt die Aufholjagd gerade mit Kirin. Hauptsächlich auch mit anderen Veröffentlichungsdaten. Ja, also man kann quasi sagen, immer ist Kirin ein ganzer Zyklus schon voraus, ja, und Snapdragon holt dann wieder auf, ne? Weil das muss man ja auch sehen, wenn ein neuer Prozessor eben rauskommt, Monate vor dem neuen Snapdragon-Prozessor und der ist schon deutlich schneller als der alte Snapdragon-Prozessor und dann sogar schon etwas schneller als der neue, der noch gar nicht draußen ist, da muss man schon sagen, das ist eine Ansage, ja. Gut, und deswegen, gerade bei diesem Kirin 1000 wird da erwartet, dass der Vorsprung dann noch wesentlich ausgebaut wird. Alles deutet darauf hin. Vielleicht gibt es die ein oder andere Überraschung da noch. Das werden wir dann sehen. Ihr wisst ja, da geht es ja momentan rund. Und deswegen kann man da immer wieder auf Überraschung hoffen. Und das ist gerade das Spannende daran, möglicherweise tauchen deswegen auch so viele Newsmeldungen in der Tech-Presse momentan auf zu Huawei, Honor und dem ganzen Pipapo, was da abläuft. Eigentlich war alles hat sich nur darum gedreht, ja, diesen Monat, im letzten Monat, ist schon heftig. Ich weiß, es ist mir auch bewusst, dass momentan die Themen zu diesem Konzern doch deutlich rausstechen von der Menge her hier im Uncast, aber ich sag mal, da dreht sich momentan alles drum, weil anderen Firmen außer Xiaomi, OnePlus und Huawei eben, da geht gar nichts mehr, die treten nur noch auf der Stelle, da gibt es keine Fortschritte mehr, da gibt es keine neuen fantastischen Sachen mehr und wenn, dann ist es mehr peinlich, ja. Die einzigen, die sich da vielleicht noch ein bisschen heraustun, ist Samsung. Die haben ja mit dem Note 10 Plus was, glaube ich, haben die ja gezeigt, dass auch die den Anschluss da noch nicht verloren haben. Aber ehrlich gesagt, der Rest des Marktes ist wirklich schon traurig und ich mag gar nicht an den Tag denken, an dem das Pixel offiziell vorgestellt wird. Da werde ich auch noch in den News noch was dazu sagen. Ja. Okay, zwischendrin noch was anderes, was ich wert fand, hier das zum Thema zu machen. Die erste Woche bei Mario Kart Tour bricht alle Rekorde einer App. 90 Millionen Installationen in der ersten Woche. Der Hammer, meiner Meinung nach. Und damit ist es die am meisten, in diesem Zeitraum, am meisten installierte App aller Zeiten. Ist das denn die Möglichkeit? Bisher war es ja Pokémon Go mit Abstand die meisten Installationen im Startzeitraum, war ja so stark frequentiert, dass alle Server von Niantic nach unten gingen. Wir können uns da vielleicht noch dran erinnern, ja. Das war dann monatelang eine Glückssache, sich mit dem Niantic-Server zu verbinden. So heftig war das. Aber selbst das wurde übertroffen jetzt von Mario Kart Tour. Und wie groß der Unterschied ist, das sieht man, wenn man sich mal anguckt, wie die anderen Nintendo-Spiele abgeschnitten haben, jetzt außer Pokémon Go, weil das wird ja nicht als Nintendo gezählt, sondern eben als Spin-Off mit dieser The Pokémon Company gehört, aber die Markenrechte gehören aber Nintendo. Und Pokémon kommt von Nintendo. Aber Mario Kart Tour eben 90,1 Millionen Mal installiert in der ersten Woche. Das zweite Game ist 14,3 Millionen Mal Animal Crossing Pocket Camp und 13 Millionen Mal Super Mario Run. Ja, Fire Emblem Heroes 8,1 Millionen Mal und Dr. Mario World 3,6 Millionen Mal. Das ist bezeichnend, sage ich mal, dafür, ja, wie hoch der Unterschied ist. 90,1 Millionen und 14,3 Millionen. Irre sowas, irre. Und ich glaube, das geht auch nicht an Nintendo spurlos vorbei. Die werden sich das merken, ja. Und es sieht wohl auch so aus, als ob Android mit Abstand die populärste Plattform für das Spiel ist, denn ihr müsst bedenken, das Spiel gibt es auch für iOS. Ja? Und mit 53,5 Millionen Installationen auf Android soll die eben deutlich vor iOS liegen mit 36,5 Millionen, falls das irgendwas ausmacht. Insgesamt dürfte das Nintendo egal sein, aber die werden das sicherlich hier auch sich merken, dass hier der fulminante Start auf Android dazu verholfen hat, dass diese App eben die erfolgreichste App aller Zeiten in diesem Zeitraum war. Und das ist heftig. Ja. Übrigens sehr nah da auf den Fersen ist Call of Duty Mobile. Das hat in den ersten zwei Tagen ebenfalls 20 Millionen Mal seine Abnehmer gefunden. Auch das ist eine interessante Geschichte und das muss man dann im Auge behalten, ob das da dann letztendlich die an Mario Kart rankommt, ja, in der ersten Woche 90,1 Millionen. Ich bin schon auf die Statistik gespannt. So, und noch ein Thema. Ja, jetzt kommen wir mal zu der Kategorie wieder, ne? Meine Lieblingskategorie. Ich hab's euch ja gleich gesagt. Wer hatte denn Bedenken, dass das Mate 30 nicht nach Europa kommt? Diese Bedenken könnt ihr jetzt getrost euch schenken, denn das Mate 30 ist bereits in Europa angekommen. Das erste Land in der EU ist Rumänien, in dem es jetzt veröffentlicht wurde. Das bedeutet aber für Resteuropa, ihr könnt das Gerät zu europäischen Gesetzen, ja, zollfrei mit europäischer Garantie aus Rumänien bestellen. Es wird sicherlich auch schon genug Händler geben, die eben das auch in Deutschland verkaufen werden, über Rumänien dann quasi importieren, denn ihr wisst ja, ne, EU ist ein Binnenmarkt und von daher spielt es für euch keine Rolle mehr, ob das Gerät aus Rumänien kommt, jedenfalls rechtlich gesehen, oder eben aus irgendwo anders daher. Die meisten werden heute sowieso von einem Land ins andere geschickt. Warum jetzt hier Rumänien gewählt wurde, ich denke mal, das hat damit zu tun, weil Huawei weiß, dass die, wenn die das in Europa, also in ganz Europa auf einmal veröffentlichen würden, dann die Verkaufszahlen einfach zu hoch wären. Ja, ich weiß. Ich sage es auch nochmal dazu, dass wir uns nicht missverstehen. Die Verkaufszahlen werden deutlich niedriger sein in Europa als das Mate 20. Ja, bin ich mal ganz sicher. Aber das Problem ist, dass Huawei gar nicht genug Geräte hat, um ganz Europa zu beliefern, selbst wenn das nur ein Viertel der Verkaufszahlen würde. Ja, und am Anfang würden sich ja dann auch erstmal die meisten gleich das am Anfang bestellen. Special Interest, ne? Group sozusagen. Das heißt, die Leute, die bereit sind, ein Telefon zu kaufen ohne Google Apps, die würden es dann auch sofort machen, wenn das erscheint. Und dann wären die Anfragen natürlich in der ersten Woche riesig. Und wie hoch die Verkaufszahlen in China zum Beispiel sind, ist bezeichnend. Astronomisch, Leute, astronomisch. Die können gar nicht mehr nachkommen mit der Lieferung. Ja. Zwischenzeitlich hat die Durchgangsrate, die Bestellrate bei der Mate 30 100.000 Geräte pro Minute erreicht. So stark wird das in China gekauft. Und wohlgemerkt, nur in China. Ja? Und das seht ihr dann halt auch die wahren Gründe. Da kann die Presse schreiben, was sie wollen. Ja, sich hier die Schandmäuler zerreißen, egal. Das Problem ist, warum das nicht zu gleicher Zeit überall veröffentlicht wird, ist, dass wie erwartet das Ding in China weggeht wie warme Semmeln. Ja? Und es zeigt auch eins, Leute. Huawei braucht die Europa nicht. Huawei braucht die USA nicht. Huawei braucht nur China. Und dann können die komfortabel eins der meistverkauften Smartphones der Welt raushauen. Also, um es mal klipp und klar zu sagen, das ist eines der meistverkauften Smartphones auf diesem Planeten, ja, selbst wenn es nur in China verkauft wird. So viel und so groß ist da der Unterschied. Es war von Anfang an klar, dass das Teil auch in Europa verkauft wird. Wie gesagt, jetzt erstmal in Rumänien, dank dem Binnenmarkt auch kein Problem, kann es überall in Europa bestellt werden, gehandelt werden. Und mal, es gelten dann eben auch die europäischen Garantiebestimmungen, die sind ja festgelegt worden in der EU, denn es ist ein EU-Land, Rumänien, und damit fällt es eben auch unter die EU-Bestimmungen. So. Yeah, ich hab's euch ja gleich gesagt. Damit ist das Huawei Mate 30 und Mate 30 Pro offiziell in Europa angekommen. Let's party, yeah! Come on, Barbie, let's go party, yeah. Also, gut, dann komme ich jetzt mal zu den News. Die fangen, ja, vielleicht lustig an oder vielleicht auch weniger lustig, je nachdem, wie man dazu steht, zu den Diensten, die von Google eingestellt wurden. Ja? Manche User sind da richtig sauer, dass Google das ein oder andere Projekt eingestellt hat, ja. Und allen voran zum Beispiel Google Plus, ja, Orkut, den Google Reader, ja, Google Wave, Google Buzz, Picasa und so weiter und so weiter. Aber Google macht sich über diese Leute lustig. Ja, und zwar mit einem Halloween-Scherz. Die haben nämlich als Halloween-Deko einen kleinen Friedhof eingerichtet, wo eben die Grabsteine von diesen Diensten stehen. Ja, mit weiteren Grabsteinen, wo Rest in Peace draufsteht und so weiter, ja. Und ja, eigentlich gehört da ja auch noch so Google Trips dazu und Inbox, ja, da haben sie sich vielleicht nicht gewagt. Oder die kommen noch, diese Grabsteine, ja, auf diese Deko. Auf der einen Seite, ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht gehässig gemeint war von den Google-Mitarbeitern, ja. Aber man fühlt sich dann doch, wenn man einer von diesen Diensten wirklich gemocht hat und es wirklich sauer war, dass diese Dienste eingestellt wurden. Ich denke da nur an Google Reader, da sind die Leute bis heute noch sauer, deswegen, dass das dann hier als Provokation oder als Verhöhnung verstanden wird. Ne? Da haben sich dann auch einige zu Wort gemeldet, und haben da ihren Senf dazugegeben, beispielsweise auf Twitter. Ne? Naja, kann man sich ja denken. Vielleicht kein so gelungener Halloween-Scherz oder Halloween-Deko, ja, bei Google. Naja. Dragon Quest of the Stars kommt in die USA. Ja, ich habe zwar geschrieben, zu uns, weil es sicherlich nicht mehr lange dauern wird, bis es auch in Europa hier registrierbar ist. Man kann sich vorregistrieren für den Start von Dragon Quest of the Stars. Ja, genau das Dragon Quest. Auch dieser Spielehersteller bringt speziell für Android Geräte jetzt ein Game raus. Bisher war das Ganze verfügbar eben in Japan und hier hat jetzt eben nach 4 Jahren Square Enix beschlossen, die Dragon Quest Reihe jetzt oder Dragon Quest of the Stars in den Westen zu bringen. Und da sieht es eben leider so aus, dass momentan die USA die einzigen sind, wo man sich vorregistrieren kann. Jedenfalls, wenn man die Seite aufruft, heißt es zurzeit noch, dass diese App nicht in der Region verfügbar ist. Sobald es verfügbar ist zur Vorregistrierung hier auch in Europa, werdet ihr euch darüber dann natürlich wieder hier registrieren können und dann dürft ihr schön brav warten, bis die dann auch wirklich erscheint und zwar im 2020. Vorher gibt es auch noch eine geschlossene Beta Registrierung, da könnt ihr euch anmelden. Auch hier sind momentan nur verschiedene Regionen verfügbar und wenn ihr viel, viel Glück habt, dann könnt ihr tatsächlich auch schon die geschlossene Beta spielen, um zu sehen, wie das Game hier im Westen läuft. Wenn ihr sagt, okay, also jetzt reicht's, wenn das erst 2020 kommt, ich will hier aber meinem JRPG-Gedöns jetzt heute schon frönen, ja, macht es doch und zwar mit Ragnarok M. Und ich gehe nicht auf Diskussionen ein, ob es jetzt Ragnarok oder Ragnarök heißt. Ragnarok M Eternal Love EU. Bisher war das nämlich auch ein Spiel, das es nur in Japan gab, jetzt eben auch für Europa. Hier gilt es, sich noch vorzuregistrieren. Die starten hier allerdings wesentlich früher und ihr könnt hier schon in einem Video sehen und in den Screenshots, was auf euch zukommt. Ein tolles JRPG-Game, das an mobile Bedürfnisse eben angepasst wurde. Und das Ragnarok-Spiel oder RPG hat ja schon auf dem Computer für viel Fans gesorgt. Ist dort in die Jahre gekommen. Jetzt im Smartphone-Bereich erlebt es quasi eine Renaissance, weil die Grafik dann natürlich für ein Smartphone doch schon okay ist, ja, und das Spielprinzip angepasst an die mobilen Geräte dann riesig Spaß macht, hat man festgestellt. Und von daher könnte das auch eine interessante Geschichte werden. Auf jeden Fall, wenn ihr RPG-Fans seid, guckt euch das dann mal an und registriert euch vielleicht vor, damit ihr bald dabei sein könnt. YoWay hat eine extra API für die Installation von Google Apps integriert in den Geräten. Yep. Moment, wer hat es euch gesagt? Jo, richtig. Ich war's, glaube ich. was ich allerdings nicht gewusst habe, ich habe gedacht, die machen diese API erst, ja, für diese Installation. Aber nein, die haben diese API sogar schon vorher drin gehabt, um damit eben relativ problemlos Google Apps nachträglich zu installieren in den Regionen, in denen dieses Gerät ohne Google Apps ausgeliefert wird. Oder die Geräte, ja. Alle Huawei-Geräte, alle Honor-Geräte beispielsweise in China kommen ohne Google Apps, das ist schon immer so. Von daher werden sich diese Leute dort sowieso hier keine Änderung gegenüber sehen. Übrigens, die Woche über gab es dahingehend auch ein totales Durcheinander. Erst hieß es, die Lösung, die funktioniert jetzt nicht mehr. Dann hieß es, dass sogar Google nicht mehr diese Geräte, das P30 übrigens auch und das Mate 30 nicht mehr als Trusted Devices sieht. Das alles war wieder ein Hin und Her. Das P30 ist wieder ein Trusted Gerät. Bei Mate 30 ist es noch unklar wegen der Klassifizierung, aber der Workaround zur Installation von Google Apps funktioniert wieder. Ja, es war zwischenzeitlich, ging das mal offenbar nicht, aber jetzt geht's wieder, also keine Panik. Alles nach Plan B läuft wunderbar. Lustig die Geschichte, wie sich da wieder die Presse überschlagen hat und wirklich, also ich habe auch letzte Woche eine Newsseite aus meinem Feedreader genommen, die ich normalerweise immer als Quelle benutzt habe, denn diese offene Feindschaft und Hass gegen Your Way auf dieser Seite ist einfach nicht mehr zum Tragen. Das sieht man mal, wie hassbesessen die Amis sind da, wenn es um die nationale Dinger geht. Dann folgt man auch so Idioten wie Trump. Ja? Es ist schon wirklich traurig. Und mein lieber Mann, also natürlich, wie gesagt, diese Newsquelle ist rausgeflogen. Ich habe da eine andere schöne gefunden dafür als Ersatz sozusagen. Und ich kann dieses Geschwurbel von den Amis da wirklich nicht mehr lesen. Da geht mir wirklich die Galle über. Und dafür ist mir meine Zeit einfach zu schade, für so einen Blödsinn da zu lesen. Unglaublich, was da gelogen und betrogen wird, jetzt auch im News-Bereich bei Android, nur um alles zu diskreditieren, was jetzt mit Huawei zu tun hat. Was soll ich sagen? Lügen, verdammte Lügen. Mehr kann man da nicht dazu sagen. Ja. Das Line Messenger Update ist wichtig für Gerätewechsel. Nur so am Rande, es kam jetzt ein neues Line Update. Das solltet ihr unbedingt machen. Das bringt nicht viel Änderungen mit sich. Allerdings eine wichtige Sache ist im Hintergrund geändert worden. Wenn ihr zum Beispiel Geräte wechselt und ihr habt noch nicht auf die neueste Version geupdatet, dann gibt das Probleme, sprich eure Chats sind weg und möglicherweise schlägt auch noch mehr fehl. Es wurde da wohl einiges im Hintergrund geändert, sodass ein funktionierendes Backup und Übertragung Entschuldigung, an andere Installationen nur noch richtig erfolgt werden kann, wenn sowohl die Version auf dem alten Smartphone als auch auf dem neuen Smartphone die aktuelle App ist, 9.2 ist es, glaube ich, oder höher. Unabhängigkeit nun auch für den Bau von 5G-Masten bei Huawei. Unglaublich, da habe ich ein schönes Edge dran gesetzt. Ja, eine Folge von diesem ganzen Hickhack, habe ich ja gesagt, ist, die Firmen in China werden sich weiter unabhängig machen und so ist es jetzt auch zum Beispiel bei dem Bau von 5G-Masten passiert. Bisher wurden immer wieder Komponenten genutzt, die auch aus den USA kommen. Warum auch nicht? Ja, ist einfacher, die waren verfügbar. Also nimmt man die auch. Ja, das war gutes Geld, was da US-Firmen mitverdient haben. Damit ist es jetzt vorbei. Denn jetzt kam die Meldung von Huawei, die haben jetzt also das Verfahren abgeschlossen und haben jetzt auch erste 5G-Stationen errichtet, ohne ein einziges US-amerikanisches Bauteil. Interessant. Das heißt, sie zeigen auch ganz deutlich, dass China auch in der Lage ist, solche Sachen zu errichten ohne die USA. Übrigens ist damit China das einzige Land, das das kann. Alle anderen Länder sind auf Gedeih und Verderb auf die Lieferungen aus den USA angewiesen oder eben jetzt aus China. Also, na, wählt die Form eures Vernichters. Okay. Ghostbusters, ja, irgendjemand? Nein? Okay. Arbeiten an 6G haben schon begonnen. 5G geht ja noch, aber 6G, das geht mir gar nicht so gut von den Lippen, ja. Wie auch immer, 6G hört sich noch schlimmer an. Oh Gott. Vielleicht sollte man dafür ein ganz anderes Wort erfinden. Wird das sowieso langsam Zeit. Schon irgendwann sind wir bei 124G oder sowas. Ne? Hört sich dann an wie irgendwie so eine neue Raumfahrtkonstruktion, die vollkommen unmöglich ist. Egal. Auf jeden Fall 6G. Daran wird schon heftig gearbeitet bei Huawei. Das hat jetzt der CEO Ren Zhengfei bekannt gegeben. Buh. Und damit setzt er noch eins drauf, ne? Während sich die Welt streitet um 5G, macht sich Huawei schon, oder ist Huawei bereits schon mittendrin in der Entwicklung von 6G. Yay! So sieht es aus, ne? Zwar ist es noch ein langer Weg bis zum fertigen Produkt, aber natürlich dauert sowas natürlich auch und man ist jetzt im Anfangsbereich der 6G Entwicklung und damit sind die Weichen für die nächsten 10 Jahre dann auch gestellt, denn dort ungefähr wird es erwartet. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht sogar ein bisschen schneller geht diesmal, also keine 10 Jahre, sondern vielleicht 7 Jahre, schätze ich mal, maximal dauern wird, bis da die aktiviert werden. Ja, vielleicht sogar noch schneller, weil ich denke, dass die Leute sehr schnell merken werden, dass 5G eben nicht der Heilsbringer ist und dass man dann eben doch was eine echte Verbesserung braucht. Entschuldigung, dass ich das so sage, ja. Und das wird dann eben 6G sein und nicht 5G. Ich bin ja schon am Überlegen, ob ich dieses 5G komplett überspringen soll. Wenn es natürlich hier 7 Jahre dauert, wird das nicht gehen, ganz klar. Aber okay, das werde ich dann sehen. Ich werde jedenfalls kein großes Augenmerk drauf legen, auf die 5G-Technologie erstmal. Denn ich sehe da keine großen Vorteile für Smartphones. Sehr wohl für die Kleinstgeräte, also IoTs. Da wird man wohl nicht darum herumkommen. Aber ansonsten, ja, keine große Sache für mich. Entschuldigung. Russland begrüßt Huawei als den Hauptnetzwerkentwickler für 5G-Geräte und für 5G-Netzwerktechnik. So sieht's aus. Damit wird, falls in Europa oder die Länder in Europa, die eben Huawei als 5G Netzwerkentwickler komplett kategorisch ausschließen, wird natürlich dann Russland ein wesentlich moderneres Mobilfunknetz haben als die entsprechenden europäischen Länder. Das steht fest. Und das wird auch sehr empfindlich die Investitionen in diesen Ländern treffen. Firmen wie Vodafone wollen auch deswegen unbedingt Huawei mit an Bord haben, trotz allen Drucks aus den USA, der übrigens nochmal erhöht wurde, komme ich gleich dazu. Denn die wissen, dass Huawei in der Entwicklung der 5G-Technik um einige Jahre voraus ist und dass, wenn Huawei sich da nicht beteiligen darf, dass wir dann eine zweite Klasse der 5G-Technik haben. Während Firmen oder wegen Länder eben, die Huawei an Bord haben, wie Russland dann eben die erste Klasse an 5G-Netzwerken betreiben. Und das wird ziemlich deutlich, wenn man Spezifikationen sieht, Bauteile, die zur Verfügung stehen, wo Huawei zum Beispiel auch Patente hat, die andere Firmen gar nicht verwendet werden dürfen. Nicht alleine deswegen möchte ja beispielsweise die US-Regierung die Patente in den USA als nichtig erklären lassen. Das muss man sich mal vorstellen, damit einfach die US-Firmen ohne Repressalien der WTO hier die Huawei-Technik kopieren können, damit die überhaupt noch eine Chance haben im 5G-Bereich. Ne? Ich hoffe, die kommen damit nicht durch. Da könnte man jetzt wieder weitermachen. Ne? Vielleicht können dann ja auch die Chinesen im Gegensatz dazu dann sagen, okay, dann gelten alle US-Patente nicht mehr in China, fertig. Ne? Das könnte natürlich dann auch passieren, dann aber Schicht im Schacht. Aber hier die USA erpresst weiter die Partner, ja, sprich die Verbündeten, tatsächlich, ja, keine 5G-Equipment von Huawei einzukaufen. Sonst drohen Konsequenzen. Stellen wir uns mal vor, die erpressen offen ihre verbündeten Staaten. Ich meine, wer solche Freunde wie die USA hat, der braucht keine Feinde mehr offenbar. Das ist unfassbar. Dass die Staaten auch einfach so gefallen lassen, das ist frustrierend und ich würde jetzt auch tatsächlich ein Machtwort von der EU mal erwarten, die ganz klar sagen, wenn diese Drohungen und Erpressungen nicht aufhören, dann verhängen wir Sanktionen gegen US-Technik. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Es werden ja bereits Sanktionen vorbereitet gegen die USA wegen dem Durchsetzen des Urteils gegenüber Airbus. Ja. Da werden jetzt Strafzölle sollen da gegen die EU eingeführt werden. Und die EU wird antworten mit Strafzöllen, ganz klar. Denn auch Boeing ist ja da verurteilt worden hinsichtlich der illegalen Subventionen durch die USA. Von daher wird es auch wieder ein Handelskrieg werden. Also sagen wir mal so, eigentlich steht Europa auf der Seite von China. Wir werden nämlich beide durch die USA mit einem Handelskrieg bedroht und erpresst. Und eigentlich liegt es auf der Hand. Ja, Europa und China sollten sich da zusammentun und dann können die USA dorthin gehen, wo der Pfeffer wächst. Ganz einfach. Gut, damit sind wir bei der Geopolitik wieder angelangt, die hier nichts zu suchen hat. Sorry für das, ja. Aber es muss halt in dem Zusammenhang auch mal gesagt werden. Ich finde es unglaublich, dass das hier einfach so gemacht werden darf, ohne dass dies schwerwiegende Konsequenzen hat. Ja, wie gesagt, also vom Partner kann da keine Rede mehr sein. Hier muss man ja schon von Feinde in der Wirtschaft sprechen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. MediaTek's 5G-Chip hingegen, ja, der für Handys ist, nicht für die Netztechnik, der schlägt sich allerdings ganz gut bei Geekbench, ja, der bringt ziemlich viel Leistung momentan. Der 5G-SoC ist ein interessantes Teil, ja. Ich hätte gar nicht erwartet, dass MediaTek doch noch so weit mit vorne mitmischt. Es ist ja in Europa relativ ruhig geworden um die MediaTek-Prozessoren. Die finden sich ja hauptsächlich in super Billigheimern, ja, als Low-End-Prozessoren. Aber hier mit diesem M70 5G zeigen die, dass die auch noch bis an der High-End-Schiene kratzen können mit ihren Prozessoren. Ich finde es bemerkenswert und schön, dass es damit auch noch ein dritter Prozessorhersteller quasi gibt, der der Welt zur Verfügung steht, wenn es hart auf hart kommt und der halt noch oben mitmischen kann. Da haben wir eben jetzt die Snapdragon-Prozessoren, die Kirin und die MediaTek-Prozessoren. Demnächst kommt übrigens noch ein interessanter dazu, nämlich der Prozessor, der von Xiaomi entwickelt wird. Davon habe ich aber noch keine weiteren Informationen, wie der einzuordnen ist, wo der einzuordnen ist. Aber auf jeden Fall wird dann noch ein vierter großer Chip-Hersteller auf den Markt kommen, was nicht schlecht ist. So, jetzt komme ich mal, ich kann leider nicht ganz dieses Thema vermeiden, zu den peinlichen Leaks von Google hinsichtlich des Google Pixel 4. Ich meine, es ist ja schon ziemlich offensichtlich, dass diese sogenannten Leaks mehr oder minder gewollt sind. Ja? Und ganz ehrlich, ich kann euch auch sagen, warum diese Leaks gewollt sind. Damit bereitet man die Presse vor und auch die Menschen natürlich, aber hauptsächlich die Presse, die natürlich auch ihre Berichte da schreiben, ja, die bereitet man vor, dass es eine herbe Enttäuschung gibt, wenn das Google Pixel 4 vorgestellt wird. Ja. Und genau das würde nämlich passieren, wenn hier am 15. Oktober das Google Pixel hier offiziell gezeigt wird und nicht bereits schon alles bekannt wäre, ja, über dieses Gerät. Dann würden nämlich die meisten Journalisten wahrscheinlich in einem Art Schock negative Presse machen. Dass die Vorbereitungen mit diesen Leaks funktionieren, sieht man ganz deutlich. Wie jetzt so langsam schon auftaucht in der amerikanischen Tech-Presse, ja, dass ja Leistung nicht so wichtig ist, ja, dass ja es wichtiger ist, dass eine konsistente Funktion des Gerätes gewährleistet ist, ja, dass die Kamera ja trotzdem einer der besten sein wird, ja, und dass das Design mutig ist, ja, wenn man dann natürlich das Design anguckt, dann sieht man, okay, also das sieht aus wie so aus dem Jahr 2010, 2011, ja, denkt man, wow, das kann doch wohl nicht wahr sein, back to the roots. Naja, sag mal, wenn Google jetzt noch 10 Jahre länger gewartet hätte mit dem Design, dann wäre es wieder cool gewesen, weil dann hätte man eine echte Retro, hätte man wirklich ein echtes Retro-Design gehabt. So ist es noch nicht alt genug, es ist nur peinlich. Ja. Riesen Bezels oben und unten, im Vergleich zu heutigen modernen Smartphones, das ist schon ziemlich traurig. Also ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Deswegen sage ich auch noch nichts dazu. Am 15. Oktober muss ich was dazu sagen. Ja? Nur damit ihr es versteht, warum diese Leaks rauskommen und warum man alles schon weiß über das Gerät. Genau deswegen, damit der Schock am 15. Oktober nicht so groß wird. Alle haben sich jetzt schon drauf eingeschossen. Ja? Man weiß schon, wie man argumentieren kann, wenn sich die iPhone-User kaputt lachen werden über uns, ja, Google-Fans, ne? Dann weiß man schon, was man dazu kontern hat, ne? Und selbst zu Apple-seitigen Seiten wie The Verge oder so haben sich dann schon wieder beruhigt und können dann nur noch, naja, sagen wir mal, begleitende Artikel veröffentlichen. So für die richtige Entrüstung können die da nichts mehr machen, weil alle wissen ja schon, wie schlecht das Google Pixel 4 sein wird. Also wird es auch kein Schock mehr sein. Gut, Honor View 30 und View 30 Pro, Leute, wird ausgeliefert werden mit einer 60-Megapixel-Kamera. Das wurde jetzt bekannt, denn klar ist, nach der Mate-Reihe dauert es nicht lange, bis die View-Reihe langsam aber sicher geupdatet wird. Ich habe ja das View 20 und ich schätze mal, dass im spätestens nächstes Jahr, im Februar, März, dann das Honor View spruchreif wird. Nur zur Erinnerung, im asiatischen Markt nennt sich das Honor V20 und V30 dann eben entsprechend, V30 und V30 Pro. Neu ist, dass es bei uns heißt es dann View, ne? Neu ist, dass es eben in dieser Honor View-Reihe jetzt ein normales und ein Pro-Modell geben wird. Interessant. Was bisher feststeht, viel noch nicht, aber es steht wohl fest, dass auch hier ein Punch-Hole-Display verarbeitet werden wird. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Auch hier wird eine 4000 mAh Akku drin sein und man scheint sicher zu wissen, dass es ein Triple-Kamera-Setup geben wird beim V30 bereits. Drei Kameras also und eine 60-Megapixel-Kamera wird auf jeden Fall auch mit an Bord sein. Wie die anderen zwei, was für Spezifikationen die anderen zwei haben, weiß man noch nicht. Ich gehe mal davon aus, so wie auch hier diese Seite, dass es entweder ein Ultra-Weitwinkel-Sensor wird, also der ist bestimmt dabei, oder dass die dritte dann einen Tiefensensor hat, so eine Time-of-Flight-Kamera, wie jetzt das Honor View 20 hat, oder vielleicht sogar eine Telefotolinse, aber das wird man dann eben noch sehen. Das V30 Pro, das wird ein OLED-Display haben, im Gegensatz zum V30, das wie das V20, wie das View 20 auch, ein LCD IPS-Display, so. Aber das wird mit einem OLED-Display kommen. Das kann man gut oder schlecht finden, je nachdem. Also OLEDs sind ja von der Leistung her ziemlich gut. Aber sagen wir so, immer so wie NTSC beim früheren Fernsehen. Also so farbengetreu darstellen ist nicht so ganz die Stärke vom OLED. Ja? Da muss man schon ziemlich kalibrieren, dass es einigermaßen was wird. Und da wird man enttäuscht sein, wie dann die Farben aussehen. Ne? Tut mir leid, die Realität ist nun mal enttäuschend. Ja, ja, so ist es. Trotzdem ist es interessant und imposant. Auch wird das Gerät dann mit einem Kirin 990 5G-Prozessor ausgestattet werden. Das dürfte ja klar sein. Ja, natürlich. Und ein entsprechendes Chipset haben, das V30 Pro mit 5G-Modem integriert. Wow, nicht übel. Wenn das die hauptsächlichen Unterschiede sind vom View 20 im View 20 Pro, dann würde ich mich sogar für das View 30 Pro, dann würde ich mich sogar für das View 30 entscheiden und auf das Pro verzichten, denn auch das soll eben die Leistungsdaten ansonsten fast identisch sein, bis, ja, und da kommen wir wieder zu dem Thema, was vielleicht interessant werden könnte, bis darauf, dass es laut Gerüchten eben ein Quad-Kamera-Setup haben wird, also noch eine Kamera mehr, und damit wäre fast sicher ein Tiefensensor und eine Telefotolinse mit drin, sowie eine Weitwinkel und ein Hauptsensor ebenfalls mit 60 Megapixel Auflösung. Yay! 4200 mAh Akku soll da noch drin sein mit 40 Watt Supercharge und das V30 Pro soll übrigens neu bei der View-Reihe dann auch einen Wireless-Charging-Standard mit integriert haben, also drahtloses Laden ermöglichen, allerdings nur mit 15 Watt und nicht wie das Mate 30 mit 27 Watt. Na gut, ich meine, klar ist, irgendwo müssen Abstriche gemacht werden, denn erwartungsgemäß wird ja der Preis wieder ein echter Hammer sein. Die View-Reihe ist ja die Low-Cost-Reihe sozusagen von den aktuellen Huawei-Modellen, ja, wenn man so will. Und da werden dann eben wieder Kampfpreise erwartet um die 600 Euro. Ja. Mal sehen, wie das bei dem View 30 Pro-Modell dann ist. Möglicherweise ist dort da noch ein 100er drauf. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, denn dann wären wir ja schon wieder im Bereich vom Mate 30. Also denke ich, dass es dann doch vielleicht eher so zwischen 500 und 600 Euro sich abspielen wird. Coole Sache. Okay. Was haben wir noch? Ganz kurz, genau, wer Google Trips vermisst, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ne? mit den Halloween-Grabsteinen. Google Trips auf Steroiden gibt es jetzt ebenfalls von Huawei. Die stellen nämlich Smart Travel vor, eine App speziell für die Huawei-Geräte. Anfang macht es auf dem Mate 30 Pro, so wie das aussieht, oder Mate 30, die Mate 30 Serie soll das zuerst kommen. Ich bin aber sicher, dass es auch auf alle anderen Huawei und Honor Geräte kommt, früher oder später. Das Smart Travel, und das wird so richtig groß geupdatet, und damit wird es alles, was Google Trips kann und noch mehr integrieren, sogar Navigationssetup und Annehmen von Anrufen sogar. Ja. Mal sehen, wie sich das dann auch in die europäischen Märkte integrieren lässt. Bisher gibt es hier ein Preview von der chinesischen Version, natürlich, klar. Aber mal sehen, wie das ist. Damit gibt es dann eine Alternative zu dem ausgestorbenen Google Trips. Gar nicht so schlecht. Ob man es braucht, weiß ich nicht. Ja, wer viel reist vielleicht, wird es schon nützlich sein, denke ich. Samsung mit interessantem Patent, ja, ich habe ja vorhin gesagt, der Einzige, der hier noch momentan mithalten kann mit der Entwicklung, mit der rasanten, die Huawei vorlegt, ist Samsung. Und die haben nämlich ein interessantes Patent eingereicht. Und das ist meiner Meinung nach gar nicht so unwichtig für die Zukunft der Smartphones. Wir kennen ja schon einiges durch die flexiblen Displays, sind ja viele sinnhafte und sinnlose Entwicklungen auf den Markt gekommen. Ja, bei manchen fragt man sich wirklich, ja, muss das denn sein? Aber hier ist mal was Interessantes. Dadurch, dass ein Display flexibel ist, kann man das nicht nur klappen, sondern man kann es auch rollen. Und damit kann man etwas ermöglichen, was vielleicht endlich mal das Problem mit diesen blöden Selfie-Kameras, die immer im Weg sind, lösen könnten. Ein verschiebbares LCD-Display. Ein verschiebbares Display. Also quasi, wenn man ein Selfie machen will oder eben telefonieren will, dann schiebt man das, den LCD einfach runter. Ja. Der rollt sich dann quasi im Gerät hinten ein klein wenig runter, Ja, das ist ja so von der Höhe her, da gibt es ja immer ein bisschen Platz. Dann wird es noch so runtergerollt. Das reicht aus, um oben dann eine dünne Zeile sichtbar zu machen, wo eben der Lautsprecher, Kameras und andere Sensoren freigelegt werden. Aber im normalen Betrieb braucht man den ganzen Schotter nicht. Da will man für Games oder ähnliches ja den ganzen möglichst viel Displayplatz haben, ja, oder im Internet surfen. Also schiebt man einfach das Display mit dem Finger wieder nach oben, damit wird die Zeile verdeckt und man hat das komplette Handy quasi als Display wieder zur Verfügung. Das ist eine kleine, aber ziemlich geniale Idee, die da haben. Ich lasse mal den Link drin, da seht ihr nämlich auch, wie das Ganze dann funktionieren soll, wie der Screen quasi aufgerollt wird dann. Und damit wird doch einiges möglich sein. Und wer weiß, vielleicht wird auch dann irgendwann daraus ein ausziehbares Handy noch werden. Und zwar nicht ein klappbares, sondern ein ausziehbares, was dann natürlich auch wesentlich sicherer wäre gegenüber Beschädigungen. Ja. Also das wird für die Zukunft der Smartphones doch noch von Bedeutung sein und da zeigt Samsung, dass sie nicht den Anschluss verpassen an die chinesische Konkurrenz. Ja, und mal gucken, wie die darauf reagieren. Eigentlich haben sie ja schon was in der Richtung gezeigt mit dem Nubia, ne, halt mit dem Xiaomi. Ich weiß nicht, welche Nummer das war, das mit dem komplett Rundum-Display, ja, auch nicht schlecht. Okay, dann war es noch was Interessantes, Surface Neo und Duo. Microsoft wird 2020 wirklich interessant, es wird ein Surface Duo geben, ein klappbares Smartphone, wenn man so will, ja, mit zwei Displays. Damit sind die Displays nicht direkt verbunden, was eben auch die Lebensdauer da deutlich verbessern wird. Finde es ganz gut. Und das wird mit Android laufen. Für mich aber ehrlich gesagt noch interessanter ist das Surface Neo, das unter Windows läuft. Yep. Damit hat man quasi ein, ja, wenn man so will, Super-Tablet. Das ebenfalls ausklappbar ist und damit eine stattliche Größe ausgeklappt auf die Beine bringt, mit zwei Dual-Screens, die ebenfalls nicht direkt nahtlos sind, ja, aber wie gesagt, mit jeweils 9 Zoll Display dann quasi, ja, zumindest rein rechnerisch 18 Zoll Bildschirm bringen, das ist nicht schlecht, muss ich sagen, ja. Ganz coole Geschichte und trotzdem ist es noch vernünftig zu nutzen. Beim Surface Duo, ja klar, das wird ein Android-System, wie gesagt, drauf haben. Beide Geräte werden Ende 2020 leider erst rauskommen zu Microsoft. Ich weiß nicht, warum Microsoft es so früh ankündigt. Keine Ahnung. Das ist schon fast frustrierend und da sehe ich das große Problem drin. Wenn etwas so lange angekündigt wird, dann, also ich werde bis Ende 2020 keinen Bock mehr auf das Gerät haben. Jetzt, wenn das jetzt rauskommen würde, Leute, jetzt, ja, würde ich mir das Surface Neo bestellen. Mit Windows 10 X drauf. Ich würde es mir bestellen, nur um es mal zu testen, ja. Aber ich weiß es genau, also spätestens in 4 Monaten ist das Gerät wieder vollkommen uninteressant, weil so lange kann ich einfach nicht warten und dann habe ich einfach keinen Bock mehr drauf auf sowas. Ja. Echt, also wie langsam manche sind und die Ankündigung so früh, das halte ich für einen großen Fehler. Ja, Leute, der Signal Messenger ist immer wieder in der letzten Zeit in den Schlagzeilen mit Sicherheitslücken. Also so langsam müsste die Firma, die sich ja die höchstmögliche Sicherheit und Privatsphäre auf die Fahnen geschrieben hat und auch viele Unterstützer aus dem Sektor von Leuten bekommen, die eben sehr auf ihre Privatsphäre achten, ja, sollten die doch jetzt mal aufgewacht sein. Ja, erst kürzlich gab es das Problem, dass man die Identität von Leuten aufdecken konnte, in Groups beispielsweise. Zum Glück wurde nach dem Bekanntwerden dieser Lücke, ja, diese Lücke weitestgehend geschlossen. Ob es da nochmal einen Angriff in der Art möglich ist, das wird sich erst zeigen in Zukunft. Bekannt wurde das durch die Proteste in Hongkong, als Leute da quasi identifiziert werden konnten, die sich in Gruppen hier verabredet haben. Ein ziemlich herber Schlag, muss ich sagen, in die Magengegend. Also mir wäre es da jetzt nicht wohl, wenn ich wüsste, dass eine Regierung hier die Identität eventuell aufgedeckt hat, ja, durch die Nutzung von Messenger. Das würde für mich bedeuten, ich würde Messenger nie mehr nutzen. Ja. Und nun eine neuere Sicherheitslücke, die fast noch schlimmer ist. Es gibt eine Möglichkeit, dass Signal für Android selbsttätig Anrufe annimmt und damit quasi das Handy zur Wanze macht, mit Hilfe von Signal. Wow, das ist eine echt harte Sache. Ich meine, ihr wisst ja, man sollte solche Sicherheitsprobleme nicht immer überbewerten, ja. Weil inwiefern das jetzt in der Praxis ausgenutzt wird oder ausgenutzt werden kann, das ist fraglich. Allerdings ist es so, dass diese Sprachanrufe, die ausgelöst werden können durch eine integrierte Methode, dass die keine Bestätigung bedürfen. Videoanrufe müssen immer bestätigt werden, aber Sprachanrufe müssen nicht bestätigt werden und damit kann das Teil loslegen, ohne dass ihr wisst, dass ihr gerade belauscht wird durch Signal. Ziemlich heftige Sache meiner Meinung nach. Ich würde sie nicht so hoch bewerten, wenn eben nicht Signal speziell empfohlen wird für Leute, die sicherheitsrelevante Informationen verbreiten oder haben oder wahren wollen, ja. Weil da ist das eben wirklich eine ganz schlimme Sache. Wenn man sich, wisst ihr, das ist immer so diese Erwartung, wenn man weiß, etwas ist nicht ganz so sicher, ja, dann kann man entsprechend sich auch verhalten. Aber wenn man davon ausgeht, dass etwas sicher ist, weil es ja überall gelobt wird, als absolut sicher, ja, und hat dann wirklich brisante Sachen drauf und verlässt sich dann auch drauf, dass die nicht nach außen dringen können und dann wird auf einmal so eine App als Wanze missbraucht, das ist schon, boah, das ist schon heftig. Ja. Wie gesagt, Panik ist nicht angesagt für Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, ja, aber so ganz wohl ist es einem dann halt doch nicht. Und ich hoffe, dass da halt auch schnell ein Bugfix kommt. Vielleicht ist ja auch schon draußen jetzt, nachdem ihr die Sendung ihr anhört. Die Meldung ist auf jeden Fall von dem Monat am 5.10., ja, also zwei Tage alt. Vielleicht ist da schon hier ein Update draußen. Dennoch muss ich sagen, sowas ist wirklich bitter und es zeigt halt auch, dass auch Signal nur mit heißem Wasser kocht. HTC gesteht ein, dass die Entwicklung bei Smartphones eingestellt ist. Klipp und klar, ja, hat der CEO Yves Maitre, der Neue ist das übrigens, ja, zugegeben, dass HTC aufgehört hat, Innovationen bei Smartphones machen und damit bestätigt er eigentlich das, was viele auch schon vermutet haben, dass nämlich eben die Smartphone-Produktion nach dem Abgang von Tausenden von Mitarbeitern zu Google gar nicht mehr auf vollen Touren laufen kann, ja, und somit werden eben mehr kosmetische Updates geboten auf bestehenden Tech-Plattformen sozusagen. Und ich meine, gut, man muss natürlich auch die Anleger bei Laune halten, und so wird hier auch darauf hingewiesen, ja, man hat zwar die Innovation eingestellt, aber man wird ein fulminantes Comeback auf dem Smartphone-Markt hinlegen, ja, und man wird auf 5G-kompatible Smartphones setzen, ja, mit voller Kraft. Es bleibt dann noch die Frage, wie will das HTC schaffen, ja, ohne Mitarbeiter? Weiß nicht, vielleicht haben die welche in ihren Laboren gezüchtet, eingestellt haben sie keine, weil gab kein Geld dafür. Die ganze Entwicklungsabteilung ist bei Google. Keine Ahnung, was da Sache ist. Vielleicht wird hinter den Kulissen ja auch mit Google zusammengearbeitet, sodass die Technik von Google quasi bekommen, die Hardware-Plattformen. Ja. Vielleicht zeigt ihr dann HTC ein HTC auf Basis von Google Pixel 4 mit 5G. Das wäre dann das Ende von HTC endgültig. Ja, aber okay. Okay, so, jetzt sind wir bei der Community. Wie gesagt, ich kann leider nicht alles anreißen, was hier angefallen ist die letzte Woche, weil es war ziemlich viel. Deswegen auch nochmal der Hinweis, Leute, geht zu Line Messenger installieren und die Community abonnieren, die Gruppe. Den Link findet ihr in der Beschreibung, sage ich am Ende nochmal. Ja. Und was war als erstes? Ja, genau, Call of Duty kam vor kurzem noch rein, ohne Maus- und Tastatur-Support. Ja, es ist in der Tat ist tatsächlich so, Call of Duty ist ja rausgekommen, fulminant, genial, aber leider ohne die Unterstützung von Maus und Tastatur. Das hat man auch dem Grund gemacht, weil das ziemlich unfair wäre gegenüber den Leuten, die das eben auf dem Smartphone spielen. Ich kann es verstehen, weil die Unterschiede sind sehr, sehr groß. Und ich denke mal, dass es, falls das wieder eingeführt wird, weil es ist eine Community vorhanden, die fordert, dass Tastatur und Maus wieder funktioniert. Momentan kann man im Desktop-Mode noch nicht mal Dialogboxen, ja, noch nicht mal die gehen mehr, was in jeder anderen App funktioniert. Also da wird wohl eine generelle Sperre eingebaut sein, dass man eben das nicht nutzen kann. Also da müssen auf jeden Fall verschiedene Match-Räume gemacht werden. Leute, die eben mit Maus und Tastatur spielen, und Leute, die mit dem Touchscreen spielen, weil das wäre wirklich, also die Leute mit Touchscreen wären nur noch Opfer von den Leuten mit Tastatur und Maus. Und das kann man ja nicht unbedingt voraussetzen bei einem Smartphone. Die viele Leute machen das eben so nebenbei und die haben keinen Bock auf Maus und Tastatur. Und die hätten dann ganz schnell ihren Spielspaß verloren. Von daher ist es schon verständlich, dass die jetzt bei der Final-Version, anders als in der Beta-Version, diese Steuerung rausgenommen haben. Aber wie gesagt, vielleicht kommt es ja zurück mit der Möglichkeit, getrennte Räume für User mit diesen Tastatur und Maus zu machen. Ja, der Volker hat noch was geschrieben, und zwar ging es da um weitere Shortcuts für den Honor PC-Mode, ja, und damit erweitert er auch die Liste von Mai. Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie editieren kann. Ich glaube auf jeden Fall den Blogpost, wenn ich die nächste Woche dazu komme, mache ich es auch mal. Vielen Dank, Volker, für das Hinweisen darauf, STRG und U unterstreichen, B fett, I kursiv, also die Standard STRG Kommandos funktionieren auch im PC-Mode beim Markieren vom Text, was natürlich sehr nützlich ist. Was ist noch da gewesen? Ein paar interessante Bilder von Chris, 360-Grad-Bilder, die er gemacht hat, fand ich auch sehr schön. Dann weiter hier, Call of Duty kam ganz gut an hier in der Community. Leute waren begeistert, beziehungsweise überrascht, wie gut der Shooter ist. Gar nicht so schlecht. Und ja, die Frage nach den nach dem TV kam auf, weil hier es immer mehr Leute gibt, die eben gar kein TV mehr haben und deswegen auch keine Verbindung brauchen. Die Sache ist mir bekannt. Also im Prinzip Fernseh gucken, TV-Programme gucken, das mache ich eigentlich nur bei Sportübertragungen. Ja. Aber eins kann ich nicht nachvollziehen, wenn ich mir einen Film angucken will, dann gucke ich den zwar nicht am Fernsehen, sondern vielleicht auf DVD, Blu-ray oder eigentlich fast nur noch per Stream. Ja. Sagen wir mal Amazon Prime Video, Netflix oder ähnliches. Ja. Aber das gucke ich mir ja nicht auf dem Mini-Display an oder auf dem Monitor mit 20 Zoll, sondern das will ich auf dem großen Fernseher sehen mit entsprechend Ton, ja, und großem Bild, ja, 55 Zoll plus, ne, heißt es da. Ansonsten würde mir ein Film also keinen Spaß mehr machen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schon out, sich Filme anzugucken, aber ich gucke immer noch abends Filme. Also ich bin nicht der Typ, der noch spät in die Nacht irgendwie am Computer rumsitzt, weil dann kann ich mich einpennen. Ne? Also ich brauche die Entspannung mit dem Dahintümpeln am TV eben mit ausgewählten Filmen und Serien, die ich gucke. Ja? Und das ist ganz klar. Also auch eine aktuelle Anime-Serie gucke ich mir nicht auf einem kleinen Display an. Die will ich in super groß haben, ja, damit ich die Protagonisten in fast Lebensgröße von mir sehe und auf die Knie gehen kann. Nein, vergiss dieses Bild wieder, vergiss das. So, ja, genau, eins möchte ich noch sagen hier. Der Mitch hat geschrieben, und deswegen sind wir auch auf das Thema TV gekommen eigentlich. Folgendes Szenario: Der neue Monat hat begonnen und ihr wisst, dass ihr 300 Euro zur freien Verfügung habt. Ihr seid im Besitz eines akzeptablen Android-Smartphones. Was davon würdet ihr empfehlen? iPhone 6s mit 32 GB im Hinblick auf den Game Pass von Apple? Die Switch oder die Switch Lite? Ein Exemplar aus der Nintendo DS-Reihe oder aus Nostalgiegründen eine gebrauchte PS Vita, wenn ihr einen reinen Handheld wollt? Gut, also iPhone 6s im Hinblick auf den Game Pass von Apple, nein. Ich sehe da keinen Mehrwert gegenüber dem Android-Spielen. Ja, also keine Ahnung. Game Pass von Google kommt Ball, ist genau dasselbe Schrott wie der Game Pass von Apple. Nämlich die Spiele, die man will, muss man trotzdem bezahlen, jedenfalls wenn es coole Spiele sind. Und der Rest, der beim Game Pass drin ist, ist Schrott. Sorry. Ja, also für mich ist das jedenfalls so. Ich habe mir die Liste angeguckt bei beiden, ja. Typisches 3G-Erlebnis, gesehen, gelacht, gelöscht. Ja, okay, also von daher kommt das iPhone für Gaming nicht in Frage, wenn man schon Android hat. Die Zeiten sind vorbei. Switch Lite, also wenn man nur ein reiner Handheld will, auf jeden Fall die Wahl. Ich selbst würde eine Switch nehmen, also nicht die Switch Lite, sondern die Switch, weil die eben auch mit dem TV verbunden werden kann, weil ich dann doch manchmal Spiele eben, Top-Spiele, dann doch lieber auf dem großen Bildschirm spielen will. Deswegen freue ich mich auch immer, wenn hier Desktop-Support bei einem Game vorhanden ist, dann mache ich nämlich genau das, schließe das Teil an einen großen Bildschirm an und spiele dort. Wie gesagt, wenn es nur um den reinen Handheld geht, würde ich auf jeden Fall dann die Switch Lite empfehlen. Eine gebrauchte PS Vita aus Nostalgiegründen ist auch schön, aber nicht als Haupt-Game-Gerät, weil da würden mir dann auch aktuelle Games dann doch fehlen. Ja. Zusätzlich als Retro-Konsole auf jeden Fall. Ja, absolut. So, ja, gut, ich glaube, ich lasse es da jetzt auch mal abgehakt damit. Keyboard war noch ein Problem, weil das abgekackt hat. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Ich habe es gar nicht in den News drin. Keyboard war eine Zeit lang kaputt, ja, sozusagen, und hat gar nicht mehr die Wortvorschläge gebracht. Naja, okay. Hab zwischenzeitlich auf Swift-Key gewechselt, aber ja, ist auch nicht das Wahre vom Ei, ne? Ist eigentlich das Gelbe vom Ei, so. Mal gucken, irgendwann wird es vielleicht mal wieder eine funktionierende, gute Tastatur geben. Das seht ihr aber auch, ne, wie die Märkte kaputt gemacht werden, wenn zum Beispiel Google etwas wie Gboard auf den Markt bringt. Sonst schon hören alle Tastaturhersteller auf, Innovationen zu betreiben, weil die eben sehen, dass die Gegenübermacht mit dem mitgelieferten Keyboard von Google eben nicht mehr ankommen. Das war's dann und jetzt, ja, haben wir halt die Situation, entweder ein Keyboard, das auf Höhe der Zeit ist, unter Google, oder eins, wo man dann sagt, Texterkennung höchstens noch in Englisch. Die deutsche Texterkennung ist katastrophal bei den meisten. Ja, SwiftKey geht zwar einigermaßen, aber das habe ich gemerkt, geht zum Beispiel im Desktop-Modus bei Huawei nicht richtig. Katastrophal. Und damit ist das natürlich auch weg bei mir. So, jetzt komme ich zu den Apps der Woche. Natürlich muss es diese Woche Call of Duty Mobile sein. Ja, ganz einfach, Grund. Ich habe es installiert, ich habe es gezockt und konnte nicht mehr aufhören. Es ist geil. Wer auf 3D-Shooter steht, der wird überrascht sein, dass die Steuerung wirklich jetzt vernünftig ist, brauchbar ist auf einem Smartphone, das tatsächlich zu spielen auf, das war ja immer das Problem, 3D-Shooter auf Smartphones, die Steuerung war immer so übel, dass man einfach keine Lust mehr hatte. Aber irgendwie haben die es geschafft, dass sich das alles ziemlich natürlich anfühlt und dass man das auch tatsächlich benutzen kann. Ja. Entsprechend Spaß macht mir das Ganze. Selbst wenn man mal verliert. Ja. Ja, ich könnte mir zwar jetzt mal auf die Schulter klopfen, ja, aber nein, mache ich nicht, weil ich habe bisher immer Glück gehabt, ne, mit den Games. Auch wenn ich mal verloren habe, war ich eigentlich immer relativ gut dabei. Schade, dass man nicht MVP wird, wenn man nicht im Gewinnerteam ist. Schade, weil oftmals sieht man zum Beispiel die meisten Kills, aber halt trotzdem nicht gewonnen. Da frage ich mich jetzt manchmal, wie ist die Auswahl bei der Teamverteilung? Geht die per Zufall? Also manchmal komme ich in Teams rein, da denke ich, nee, jetzt hört mal aber auf. Ne? Da habe ich 25 Kills und der Nächstplatzierte hat 6 Kills. Was ist denn das? Ja, aber vielleicht auch gerade deswegen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das manchmal schon fraglich. Dennoch, Grafik, Sound, Spielmechanik, Geschwindigkeit, Honor View 20 habe ich, ist zwar schon gut von den technischen Daten her, das muss man auch sagen, ich habe es auch im Game-Modus, geht allerdings auch ohne speziellen Game-Modus super gut, ja. Und läuft einwandfrei, auch in hohen Einstellungen, deswegen sieht die Grafik richtig super aus, ja. Irre, was da möglich ist. Und da muss man schon sagen, das ist ein Spiel in richtiger Voll-Game-Qualität auf dem Smartphone. Und somit hat man eben auch richtig was hier am Laufen. Die Battle Royale geht bis zu 100 Spieler. Ja, wobei ich bin ehrlich gesagt überhaupt nicht begeistert, Battle Royale-Modus. Aber das hat nichts mit dem Spiel hier zu tun, sondern weil ich das einfach nicht gut finde. Ich bin kein Battle Royale Spieler. Ich möchte klassisches Team Deathmatch haben, ja, so wie ich es von den 3D-Shootern gewohnt bin. Hier im Battle Royale Modus kann ich einfach nicht anstinken. Ja. Ich weiß auch nicht, das ist wohl nicht meine Art von Spiel. Keine Ahnung. Alles, was man sich nur wünschen kann von einem 3D-Shooter auf Smartphone, wird hier bedient. Außer eben vielleicht, dass man es nicht mit Maus und Tastatur spielen kann. Aber wie gesagt, da haben wir eben das Problem, wenn es denn mal gemacht wird. In der Beta war es vorhanden, diese Funktion. In der Vollversion ist sie jetzt rausgenommen worden. Wenn das vorhanden ist, dann muss man auf jeden Fall diese User trennen, dass Leute, die mit Maus und Tastatur spielen, nicht in Räume gehen können oder in Wettkämpfe gehen können, die eben gegen Leute sind, die eben dem Display spielen, weil das wäre absolut unfair, absolut unmöglich. Ich kenne das nur zu gut. Ja, wer mal Battlefield beispielsweise mit Joystick gespielt hat und geht dann auf Maus und Tastatur, und Joystick ist ja schon eigentlich schon besser als ein, als ein Display für Spielen, ja, und der weiß, dass man null Chance hat, wenn einer mit Maus und Tastatur da entgegenkommt. Ja, das ist einfach frustrierend. So, und jetzt, ja, kann man natürlich hier sagen, okay, also ich mache keine 3D-Shooter, dann hat sich das erledigt, ganz klar, aber ansonsten muss ich sagen, Call of Duty Mobile, ein Meilenstein in der Android-Spielegeschichte wird das darstellen. Richtig hammerhart und super genial. Irre, der erste 3D-Shooter, der mir auf dem Smartphone richtig Spaß macht. Irre. Der Game Pass ist teuer, aber wisst ihr was? Der lohnt sich auch hinsichtlich der Qualität, denn Game Pass von 25 Euro, muss ich sagen, das hier ist ein Vollpreisspiel, das könnte man für 69 Euro auch durchaus verkaufen. Das macht die Firma nicht. Die setzen auf In-App-Purchases und eben diesen Game Pass, den man sich da eben holen kann. Übrigens, der Game Pass gibt es nicht nur ab 25 Euro, das ist jetzt aber, glaube ich, auch geschätzt, weiß nicht genau, weil da muss man Ingame-Währung kaufen und kann damit dann den Pass kaufen. Es gibt einen Premium-Pass und einen normalen Game-Pass. Der normale Game-Pass gibt es momentan im Angebot für bereits 9,99 Euro. Okay, das war das eine Call of Duty Mobile, und das andere, die andere App der Woche. Für die Leute, die jetzt sagen, 3D-Shooter, ist nichts für mich, ja, ist zu brutal, ich habe Angst, dass die Nachbarn die Polizei holen oder was. der kann sich vielleicht an kniffligen Situationen und Plattform-Orgien erfreuen, ja. Nämlich das ist so eine Mischung, Plattform und Puzzle. Und erfahrungsgemäß sind diese Mischungen ziemlich schwierig. Entweder ist es ein guter Plattformer oder ein guter Puzzler. Gute Puzzle-Plattformer gibt es nur selten. Einer davon ist allerdings Volt. Und am Namen könnt ihr schon sehen oder erahnen, Volt ist eine imaginäre Figur, die eben mit Elektrizität in Verbindung kommt, und ihr müsst dafür sorgen, in 60 Leveln in vier Welten sozusagen oder vier Themes hier durchzukommen. Und ja, es gibt Explosionen, es gibt extrem schwere Aufgaben zu erledigen, und so als Batterie ohne Beine ist das natürlich besonders übel. Ja, und da muss man eben auch schon mal unkonventionell denken, dass man da die Aufgaben erfüllen kann. Ja. lustig gemacht, auf jeden Fall. Ich finde, man hätte es hier als Puzzle-Plattformer eigentlich nicht besser machen können. Wie gesagt, so die Idee an sich ist das schon mal genial. Die Grafik ist stimmig, wenn jetzt auch nicht extrem hochauflösend, aber sie ist so gut, dass man ein richtig schönes Gefühl bekommt dafür, nicht retromäßig, ja, sondern mehr schon in Richtung gutes Vollpreis-Game. Ja. Allerdings kostet dieses Spiel nur sage und schreibe 2,19 Euro. Und endlich mal wieder ein Game, das kein In-App-Purchases hat. Ja. Kaufen und komplett spielen. Freischaltbare Batterien, freischaltbare 12-Bit-Levels, ja, ganz interessant. Also, ne, wenn ihr denkt, das könnte auch ein gutes Retro-Spiel werden, könnt ihr auch kriegen. müsst ihr nur freischalten, die Levels, ne? Und jede Menge Kopfzerbrechen, ja. Die Ansage mit den extrem schwierigen Aufgaben würde ich nicht ganz so beiseite wischen. Also wenn euch das nicht so liegt, würde ich es vielleicht lassen. Ansonsten, wenn ihr Knobel-Games mögt, die noch damit in Verbindung gebracht werden, dass ihr auch Geschicklichkeit an den Tag legen müsst, und zwar nicht so wenig, ja, um sich eben im Level fortzubewegen, dann ist das allerdings das richtige Spiel für euch. 2,19 € im Play Store zum Download. Und damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Die Line-Community, dort ist alles vorhanden. Und diesmal auch wichtig, ja, die Links und Informationen zu den entsprechenden Themen. Ja, manchmal ist es wichtig, manchmal ist es wichtiger, heute ist es wichtiger. Da findet ihr sehr viele interessante Links. Und in der Community könnt ihr euch eben beteiligen. Link ebenfalls in den Shownotes auf uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Ja, bitte immer an die Mehrzahl denken. thenetcast.com mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.